Ich bin ein ganz versumptes Huhn und komm gern spät nach Haus. Ich schlafe, wenn die anderen schon längst sehen zur Arbeit aus. Ich lande immer morgens früh, doch nüchtern, nimmermehr. Ich habe stets so einen kleinen Schwips und weiß nicht mal woher. Wenn ich den Straßenbier sehe und auch die Zeitungsfrau, fast mich des Daseins ganzes weh, dann ist es sechs genau. Dann gebe ich mir selbst die Hand, es wird nie wieder durchgebrannt. Aber wenn's denn erst abends ist, dann geht's wieder los, dann Bummel zu gehen, ach, ist das schön. Warum denn immer hocken im Zimmer? Was ist das Gehen, wenn man's behält? Man lebt nur einmal auf der Welt. Hier hopst ne Padde, ganz traurig vor der Linde, sie liebt ein Fröschlein und sprach, wie ich das finde, wohl jede Unke. Sei ich verliebt, dich küssen, und wo bleib ich denn? Von mir willst du nicht wissen. Oftmals jeder Dialekt erschallt. Im Sommer, wie man weiß, da ist's gewöhnlich heiß. Dann reisen alle Städter fort. Die Sachsen, Preußen ziehen hinaus ins dunkle Grün. So schönen grünen Böhmerwald. Pass auf, die elektrische kommt und lob schnell übern Damm. Martha, pass auf, die elektrische kommt und nimm mir die Röcke zusammen. Martha, so hör doch, ich bin mit dir schon, du weißt, wie schnell das geht. Nimm da zusammen, schnell übern Damm. Martha, sonst ist es zu spät. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen liegt verschwunden. Mein holdes Liebchen, es ist verschwunden, ich hab sie nie mehr zu sehen gekriegt. Hab sie gesucht dort mit der Laterne, aber gefunden hab ich sie nicht. Sasa, Anneken, Anneken, tralala, Anneken, dick und Anneken, drehen, ach, wie bist du doch so schön. Anneken, Anneken, hopp, Sasa, Anneken, Anneken, tralala, Anneken, dick und Anneken, drehen, ach, wie bist du schön. Also zieh mal mit Musik in eine andere Boutique, von dem einen Restaurant in das andere Restaurant. Von der Wiener ist verwahrt, ich muss das Ganze machen. Komm mit noch, bitte, bitte, bitte.